Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wir wieder. Hier ist Radio DARC und zwar zu seiner 481. Ausgabe. Wir begrüßen wieder zu einem spannenden Technikmagazin, wo sich alles um den Funk dreht. Ich bin Cody Farren und werde Sie durch das Programm führen. Wissen Sie, was im April des Jahres 1964 geschah, also genau vor 60 Jahren? Nein, da wurde keineswegs der April-Scherz erfunden, obwohl es manchem vielleicht so vorkam. Damals ging der erste britische Piratensender an den Start und das war das bis heute legendäre Radio Caroline. Nicht nur in England, sondern in ganz Europa bekamen die etablierten Rundfunksender Panik, als plötzlich Millionen von jungen Menschen den rockigen Wellen aus der Nordsee lauschten. Wir führen Sie daher in dieser Sendung zurück in diese Zeit. Na und dann fangen wir doch gleich auch an mit Musik aus dieser legendären Piratensenderzeit. Aus dem Jahr 1966 kommen die Hollies mit Bus Stop. Day she's there, I say, reshell my umbrella. Bus stop, bus go, she stays, love grows under my umbrella. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Piratensender Radio Caroline ging vor 60 Jahren an den Start. Stadt Oranienburg ruft Stromnotstand aus. Amateurfunkfernsehen kehrt zur internationalen Raumstation zurück und 6. Funktag in Kassel war voller Erfolg. Gesetzeslücken hat es immer schon gegeben und genauso lange verlocken sie dazu, sie auszunutzen. Gebiete, wo weder nationale noch internationale Gesetzgebungen etwas ausrichten können, sind ein geradezu ideales Betätigungsfeld für Menschen, die ein staatliches Monopol umgehen wollen. Ein solches Monopol war und ist der Rundfunk. So war es dann auch nur eine Frage der Zeit, bis findige Köpfe dieses bislang lange unangegriffene Betätigungsfeld entdeckten und Rundfunksender auf Schiffen in internationalen Gewässern installierten. Nach einigen Vorbildern aus Skandinavien hatte ab April 1964 auch Großbritannien seinen ersten Piratensender, Radio Caroline. Die britische Regierung und die staatliche Monopolrundfunkgesellschaft BBC reagierten ausgesprochen sauer auf den Versuch, Großbritannien hintenrum oder besser außenherum zu kommerziellem Rundfunk zu verhelfen. Das Flair, das Radio Caroline als Piratensender umgab, diese Mischung aus Piratenromantik vergangener Zeiten und modernen, hippen Popprogrammen, kam vor allem bei jugendlichen Hörern außerordentlich gut an. Sie wurden ein überwältigender Erfolg, geradezu ein Massenphänomen. Teilweise hörten mehr als 9 Millionen Menschen die Mittelwellen aus der Nordsee. Dass der Empfang außer in England auch in großen Teilen Europas hervorragend war, tat ein Übriges. In diesen Tagen feiern wir nun den 60. Jahrestag von Radio Caroline. Hören Sie im Anschluss an diese Nachrichten einen Beitrag zu diesem interessanten Kapitel der Radiogeschichte. In der Stadt Oranienburg in Brandenburg steht das Stromnetz vor dem Zusammenbruch. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend, unter anderem das ZDF, die ARD und das Magazin Focus. Die knapp 50.000 Einwohner umfassende Stadt an der Havel nördlich von Berlin hat der Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass in ihrem Hochspannungsstromnetz keine ausreichende Leistung mehr zur Verfügung steht, um weitere Haushalte oder gar Unternehmen zu versorgen. Oranienburg ist damit die erste Stadt in Deutschland, die den sogenannten Stromnotstand ausruft. Die Versorgungsmöglichkeiten in Oranienburg seien komplett ausgeschöpft, sagt dazu Peter Grabowski, Geschäftsführer der Stadtwerke. Die Folge? Neuanmeldungen oder Leitungserhöhungen von Hausanschlüssen können bis auf Weiteres nicht mehr genehmigt werden. Zusätzliche Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur für Elektroautos wird es nicht geben. Auch neue Gewerbe- und Industrieflächen können nicht mehr ans Netz angeschlossen und mit Strom beliefert werden. Die Stadt musste nun einen drastischen Schritt unternehmen, um dem Problem zu begegnen. Jahrelang vernachlässigte Investitionen und ein unerwarteter Anstieg des Strombedarfs infolge der politisch beschlossenen Energiewende haben zu dieser Situation geführt. Es gingen immer mehr bisher nicht dagewesene Stromverbraucher an den Start, wie Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge. Sie sind jedoch hohe Energieverbraucher, was dazu führt, dass sich der Strombedarf eines Haushalts durchaus verdoppeln kann. Ursache für diese bisher in Deutschland beispiellose Situation ist wohl ein Versagen der Kommunalpolitiker und der Stadtverwaltung. Sie haben den erforderlichen Netzausbau zu spät angepackt. In den vergangenen 20 Jahren haben sich rund 10.000 neue Einwohner vor allem aus dem benachbarten Berlin angesiedelt, ebenso viele Gewerbebetriebe. Doch die Wachstumsstory der Stadt an der Havel erhält jetzt einen empfindlichen Dämpfer, denn der Strom geht ja aus. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Der jetzt eilig beschlossene Bau eines Umspannwerks wird mehrere Jahre benötigen. Die Bundesnetzagentur als zuständige Aufsichtsbehörde hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Versorgungsprobleme zu klären. Sie sprach von einer nicht akzeptablen Situation. Eine Rakete von SpaceX hat kürzlich das Ham-TV-System zur internationalen Raumstation ISS zurückgebracht, nachdem das System 2019 zur Reparatur auf die Erde zurückgeschickt worden war. Das Ham-TV-System sendet digitales Amateurfunkfernsehen zur Erde. Es ist vorrangig dazu gedacht, damit Schüler ihre Funkpartner auf der ISS bei einem ARIS-Kontakt auch sehen können. Ham-TV war ursprünglich im Jahr 2013 in Betrieb, fiel aber 6 Jahre später, im Jahr 2019, aus. Die AMSAT geht davon aus, dass die Ausrüstung in den kommenden Wochen wieder an Bord der ISS in Betrieb genommen werden kann. Darüber berichtet Ham Radio Daily mit Verweis auf die AMSAT. Ausführliche Informationen zum Ham TV System finden Sie unter anderem in der Amateurfunk-Clubzeitschrift CQDL, Ausgabe 9, 2023, auf Seite 51. Am Samstag, dem 27. April 2024, fand zum sechsten Mal der große Funktag in den Messehallen Kassel statt. Der DARC-Verlag als Veranstalter konnte sich über fast 3000 Besucher aus dem gesamten Gebiet Deutschlands und dem angrenzenden Ausland freuen. Die Funkmesse in der Mitte Deutschlands bot den Besuchern über 100 Flohmarkt und rund 50 kommerzielle und ideelle Aussteller. Neben vielen Amateurfunk- und Elektronikhändlern waren auch zahlreiche Arbeitsgruppen mit dabei. An einem Messplatz konnten mitgebrachte oder vor Ort gekaufte Geräte auf Funktion geprüft werden. Ein interessantes Rahmenprogramm boten auch zahlreiche Fachvorträge, Workshops und Treffen. Für Amateurfunkprüfungen standen 4 Vortragsräume bereit. Dazwischen war allseits Gelegenheit, um mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen. Die Funkamateure freuen sich auf den nächsten Funktag im April 2025. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Na, gleich geht es weiter mit unserem Feature zum 60. Jahrestag von Radio Caroline, dem legendären Piratensender aus England. Eine Zeitreise zurück in die 60er Jahre machen wir nun auch musikalisch mit Status Quo und Pictures of Matchstick Man. Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de. DARC Radio, your Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Eines der prägendsten Kapitel der 100-jährigen Rundfunkgeschichte waren die sogenannten Piratensender. Ihnen haftete etwas Verruchtes und Illegales an, sendeten sie doch von verankerten Schiffen in der Nordsee aus, um die Gesetze an Land zu umgehen. Diesen Piratensendern gelang es in den 1970er Jahren binnen kürzester Zeit, ein Millionenpublikum für sich zu gewinnen. Ein ganz besonderes Jubiläum feiert in diesen Tagen der britische Sender Radio Caroline, der Anfang April 1964 an den Start ging, also vor genau 60 Jahren. Auch ich persönlich war in meiner Jugend von den Piratensendern fasziniert und möchte Ihnen daher nun einen Beitrag zu diesem Thema von Holger Douglas präsentieren. Wir danken dem TE-Wecker, dem Nachrichtenmagazin von Tichys Einblick, für die freundliche Überlassung. Unter www.tichyseinblick.de gibt es übrigens täglich Nachrichten und Features aus Wissenschaft, Technik, Kultur und Politik. Piracy, that's what's happening here, with the connivance of almost every teenager in Southeast England at any rate. We're bound for Radio Caroline. Nein, das war kein Aprilscherz, was sich vor genau 60 Jahren auf einem umgebauten Fischkutter auf der Nordsee abspielte, sondern der Beginn einer neuen Ära. 1964 begann Radio Caroline, Musik zu senden, verbunden mit kurzen, kräftigen Moderationen. Und zwar nicht irgendwelche Musik, sondern Popmusik. Die wurde seinerzeit von den staatlichen Radiosendern so gut wie nicht gespielt. Rundfunksender, das war damals das Medium, das die Musik spielte, das die Hörer informierte und das bereits Regierungen und Behörden massiv kontrollierten. Schon die Nationalsozialisten hatten früh den Propagandawert des Rundfunks erkannt. Rundfunk war schon immer eine hochpolitische Veranstaltung, ebenso wie später dann das Fernsehen. The 8 disc jockeys work a week's stint out here and then get a week's holiday. And the same applies to the 10-man crew, who are all Dutch. Radio Caroline spielte Popmusik, die vor allem junge Leute hören wollten, die aber die staatlichen Sender nicht spielten. Rundfunklizenzen hatten Piratensender wie Radio Caroline natürlich nicht. Sie sendeten außerhalb staatlicher Kontrolle von einem Schiff außerhalb der 3-Meilen-Zone. Die ersten Reaktionen der Hörer in England und auf dem Kontinent waren überwältigend, so beschreibt Radiomoderatorenlegende Conny Ferrin, den die Piratensender faszinieren. Man muss sich vorstellen, es war eine ganz andere Zeit, kein Internet, kein Handy und der Kontakt mit den Sendern ging nicht einfach per E-Mail. Richtig, wenn man damals mit seinem Sender in Kontakt treten wollte, egal was das für ein Sender war, musste man ja tatsächlich einen Brief schreiben. Oder anrufen oder eine Postkarte schicken. So, beim Start von Radio Nordsee International 1970, da war der Sender ja noch weitestgehend unbekannt. Gut, ein paar Zeitungen hatten darüber geschrieben, aber im Großen und Ganzen, es gab ja keine Werbekampagne in diesem Sinne. Und in der ersten Woche, nachdem der Sender seinen Betrieb aufgenommen hatte, kamen in Zürich im Postfach, also der Sender hatte ein Postfach in Zürich, 50.000 Briefe an. 50.000 Briefe von Hörern, die geschrieben haben, toll, dass es euch gibt, ich habe euer Programm gehört und geil. Und das mal hochzurechnen, ja. Also ich kann mich erinnern, ich habe schon viele Radiosender gehört und auch gut gefunden. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Brief zu schreiben oder gar anzurufen. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn schon 50.000 Leute sich bemüßigt fühlten, dahin zu schreiben wegen eines Senders, der gerade mal ein paar Tage in der Luft war, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie viele Hörer die tatsächlich hatten. Unglaublich. Radio Caroline, believe it or not, this is the broadcasting station afloat. The pirate station in the North Sea, just comfortably anchored in international waters, 3.5 miles off Frinton. Ein irischer Geschäftsmann steckte hinter Radio Caroline. Der wollte das Monopol der staatlich kontrollierten Rundfunkanstalten brechen und zunächst einmal die Musik spielen, die ihn persönlich interessierte und natürlich Geld verdienen. Bald folgten weitere Sender und kein Wunder, dass Regierungen mit aller Macht versuchten, die Piratensender auszuschalten. Jetzt bin ich mal ganz unverschämt und drehe den Spieß um, weil normalerweise stellst du ja die Fragen, jetzt stelle ich dir eine Frage. Woran denkst du als allererstes, wenn du den Begriff Piratensender hörst? Radio Caroline auf der Nordsee. Richtig. Meinst du, das waren die ersten? Bekannt wurden sie zumindest als die ersten. Ja, also das Ganze geht noch viel weiter zurück in der Zeit, nämlich in mein Geburtsjahr, das war 1958, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich glaube, da wurdest du gerade eingeschult. Da existierte vor der schwedischen Küste, man höre und staune, ein Sender namens Radio Merkur. Das war der erste kommerzielle Sender für Schweden. Wurde dann kurz darauf umbenannt in Radio SYD, also SYD. Und die Chefin war Britt Eklund, eine schwedische Schönheitskönigin. Und Fun Fact ist, da wurde sofort ein Gesetz ratifiziert, was die Unterstützung des Senders untersagte. Und so kam Frau Eklund in Untersuchungshaft. Nun gibt es wohl in Schweden ein Gesetz, dass es jedem Häftling gestattet, auch im Gefängnis seinem Beruf weiter nachzugehen. Und so wurde im Gefängnis zu Hinsburg ein Radiostudio in der Zelle errichtet, aus dem dann Frau Eklund ihre Sendungen produzieren konnte. Eine Schönheitskönigin also im schwedischen Knast. So ist es. Und im schwedischen Radio. Der Sender existierte bis 1966, dann zog man mit Sack und Pack nach Afrika um und sendete dort aus Gambia, was dort dann übrigens auch der erste kommerzielle Radiosender war. Das aber nur als Fun Fact nebenbei. Dann gab es auch noch Radio Nord, die sendeten auch vor der schwedischen Küste von einem Radioschiff, das später noch zu Berühmtheit gelangen wird. Aber dazu kommen wir dann, wie gesagt, später. Wo kamen dann die weiteren Piratensender und die weiteren Schiffe her? Die Sender, die ich gerade erwähnt habe, die waren zwar interessant, aber haben bei weitem nicht den Einfluss ausgeübt, den dann die Sender vor der britischen Küste haben sollten. Was haben denn die Sender für ein Programm gehabt? Und vor allem, warum sind die eigentlich entstanden? Waren die Leute nicht mit dem zufrieden, was die normalen Sender gesendet haben? Man muss dazu sagen, in Europa gab es ja damals noch kein Privatradio. Es gab nur öffentlich-rechtliche und staatliche Sender. Und die hatten mit Popmusik, die ja damals in den 60er Jahren entstand, mit den Beatles, den Rolling Stones, Hermits, The Dave Clark Five, wie die alle hießen, nicht viel am Hut. Bei der BBC zum Beispiel in England, da gab es nur die sogenannte Needle Time, also die Nadelzeit. Nadel abgeleitet vom Plattenspieler, der ja mit Nadel funktioniert. Und das war eine Stunde pro Woche, wo man dann Popmusik spielte. Das war natürlich unglaublich wenig. Und auch noch sehr langweilig präsentiert. Und dann gab es einen Iren namens Ronan O'Reilly. Der war Musikmanager und der hatte mehrere Schützlinge auf einem kleinen Label, unter anderem einen gewissen Georgie Fame. Aber der konnte seinen Schützling nirgends unterbringen, weder bei der BBC noch bei dem damals schon existierenden Radio Luxemburg, dem englischen Programm Radio Luxemburg. Die spielten nur die Major-Labels wie Decca, EMI, Philips, wie sie alle hießen. Und dann kam eben Ronan O'Reilly auf die Idee, dann muss ich meinen eigenen Sender kreieren. Und das war dann Radio Caroline. Inspiriert war er durch ausgerechnet die VOA, die Voice of America, also der amerikanische Auslandsdienst. Die hatten nämlich vor Griechenland mal ein Schiff, allerdings innerhalb der 3-Meilen-Zone, hatten also auch eine Lizenz. Und dann sagte sich eben Ronan O'Reilly, was die machen, das kann ich eigentlich auch. Er ließ also ein Schiff ausrüsten und gleichzeitig war noch ein anderer Konkurrent am Start. Der Sender hieß Radio Atlanta und diese beiden Sender sollten dann irgendwann kurz darauf fusionieren. Das war 1964. Und Radio Atlanta sendete von der Mi Amigo aus. Das war ein Sendeschiff, das, und da kommen wir wieder zurück auf die Eingangsgeschichte, von Radio Nord benutzt worden war. So hatte man also zwei Sender, um den Norden und den Süden Englands zu beschallen. Und das zog natürlich weitere Sender nach sich. Das waren Radio London, später Swinging Radio England, übrigens ein amerikanisches Projekt. Also die hatten das Schiff, die Laissez-Faire, in Amerika ausrüsten lassen und sind dann tatsächlich über den ganzen Atlantik nach England geschippert und sind dort vor Anker gegangen und hatten zwei Stationen an Bord, nämlich Swinging Radio England, was ein Popradio war, und Britain Radio, das war mehr für die ältere Bevölkerung. In den Hochzeiten, da gab es fast ein Dutzend Piratensender rund um die Insel. Also die Briten waren regelrecht umzingelt. Und die sendeten nicht nur vom Schiff aus, sondern auch von den Forts, die im Zweiten Weltkrieg errichtet worden waren, um die deutschen Flugzeuge abzuwehren. Ja? Und da hat man dann auch Sendeanlagen errichtet, Radio City hießen die oder Radio 390. Die hat man relativ schnell verboten, weil die nämlich auf britischem Festland standen. Und dann kommen wir dazu, warum konnten diese Sender überhaupt operieren? Ja, es war eben so, die sind außerhalb der 3-Meilen-Zone gewesen. Und dort galt dann das Gesetz des Landes, auf dass die Schiffe registriert waren. Das war Panama. Die segelten alle unter panamesischer Flagge und somit konnte man das Senden nicht unterbinden. Und insofern waren dann die Betreiber der Sender auch nicht damit zufrieden, dass man sie Piratensender nannte. Denn sie waren sich keiner Schuld bewusst. Denn sie haben ja legal gesendet, nach ihrem Verständnis. Natürlich sahen die Behörden das ganz anders und wollten die Sender auf jeden Fall trockenlegen. Wie sah das denn aus auf den Schiffen? Das waren alte Lastkähne, die umgebaut waren. Und dort wurde eine richtige Sendestation mit Strom, Generator und das allem und dem gesamten technischen Hintergrund aufgebaut. Im Prinzip ja. Teilweise waren es auch deutsche Minensuchschiffe oder amerikanische Minensuchschiffe. Es waren Feuerschiffe. Alles Mögliche haben man da verwendet. Und diese Sender dann tatsächlich mit allem ausgerüstet, was für eine moderne Radiostation unbedingt notwendig war. Das waren einmal die Sender, die hatten damals Leistungen von 10 bis 50 Kilowatt. Das waren professionelle Studios, damals noch alles mit Plattenspielern, sogenannten Cartridge-Maschinen mit Tonbändern und Mischpult natürlich. Dann hatte man große Antennenanlagen auf dem Schiff, was dann bei Stürmen teilweise zu erheblichen Problemen führte. Und so konnte man loslegen. Und die britische Jugend, das darf man nicht vergessen, die standen ja damals unheimlich auf die Popmusik. Das waren ja die Roaring Sixties, wo das Ganze seinen Anlauf nahm. Und die hatten jetzt endlich den ganzen Tag lang ihre Musik im Radio. Und vor allen Dingen, da wurde nicht viel gequatscht. Da gab es keine ellenlangen Nachrichten, keine Diskussionsrunden, keine Berichte, keine Politik, sondern ganz einfach nur Entertainment. Und die ganz großen Joker, die diese Sendungen hatten, das war einmal natürlich die Popmusik. Das waren die quirligen DJs, die auch ziemlich schnell geredet haben. Und das waren natürlich die unglaublich peppigen Jingles, die teilweise auch in Amerika produziert wurden. Welcome back, my friends, to the show that never. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Radio Caroline. Das große Vorbild dieser Programme, das waren die sogenannten Top 40 Stationen in Amerika. Dazu muss man jetzt noch einfügen, heutzutage beschweren sich die Fans ihrer Sender ja oftmals darüber, dass die immer nur ganz wenige Titel im Programm haben. Im Allgemeinen ist es heute so, aufgrund von Marktforschung spielen die Radiosender zum Beispiel in Deutschland ein paar hundert Titel. Das variiert je nachdem, welche Zielgruppe man anspricht. Aber diese Top 40 Stationen, die hatten tatsächlich nur 40 Platten, die sie rauf und runter gespielt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Aber die Hörer, die mochten es. Die wollten ja ihre Lieblingssongs praktisch im Minutentakt hören. Nur den DJs auf den Schiffen war das teilweise so unangenehm und so langweilig, dass sie anfingen, die B-Seiten dieser Single-Schallplatten, die man ja damals noch hatte, zu spielen. Und so kam es oftmals vor, dass die Plattenfirma einen Titel auf die A-Seite gesetzt hat, aber hinterher wurde die B-Seite der große Hit, weil die Leute den lieber hören wollten und weil der von den Piraten oder von den Offshore- und Seesendern gespielt wurde. Wie muss man sich das Leben der DJs vorstellen? Die hockten ja dann wochenlang auf diesem schwankenden Schiff bei Unwettern und mussten dann immer Platten auflegen und irgendwas senden. Ja, das war natürlich kein leichter Job, denn die waren ja auch nicht alle seefest. Das waren ja keine Seebären. Und da kam es auch schon mal vor, dass dann der Nachfolger ins Studio kam und musste erstmal die Kotze vom Vorgänger wegwischen. Das kam dann auch schon mal vor. Aber ansonsten war es so, der normale Rhythmus war 2 Wochen an Bord, 2 Wochen an Land. Da wurden die Schiffe ja nicht nur mit DJs und Platten versorgt, sondern natürlich auch mit Lebensmitteln, mit Diesel, den man ja brauchte, um die Generatoren am Laufen zu halten. Und diese DJs waren aber echte Superstars. Ja, wie sie alle hießen, Johnny Walker oder John Peel, das sind nur ein paar Namen, ja, Tony Prince, der später auch bei Radio Luxemburg war, das waren alles absolute Superstars, die waren bei den Fans teilweise mehr gefragt als die Bands, die damals am Start waren. Das heißt, wenn die an Land kamen, dann hatten die Fans ohne Ende, also es waren ja meistens Männer, es gab nur ganz wenige Frauen, die diesen Job machten und die hatten normalerweise keine Probleme, fürs Wochenende ein Mädel zu finden. Die Schiffe waren also mit allem, was man fürs Leben brauchte, ausgestattet bis hin zur Küche. Gab es denn da eigene Köche oder hatten die Butterbrote mitgeliefert? Selbstverständlich gab es da auch Kombüsen, wie man ja im Seejargon sagt. Es gab auch einen Captain, denn die Schiffe, die waren zwar verankert, aber das war auch gleichzeitig das Problem. Bei Stürmen, da konnte es schon mal vorkommen, dass die Ankerkette gerissen ist und dann trieben die Schiffe auf die Küste zu. Und somit innerhalb der 3-Meilen-Zone, was dann den Behörden theoretisch einen Zugriff erlaubte. Das heißt, es war dann in diesem Falle ganz wichtig, sofort den Sender abzuschalten, um eben nicht in die Fänge der Behörden zu gelangen. Das ist tatsächlich auch ein paar Mal passiert. Es war schon eine aufwendige Operation von See aus zu senden, hatte aber den unglaublichen Vorteil und dann kleiner Abschweifer in die Technik, in die Sendetechnik. Ein guter Sender braucht ja nicht nur eine Antenne, sondern auch eine Erdung. Und es gibt wirklich keine bessere Erdung als Salzwasser. Und insofern hatten die mit ihren 10 bis 50 Kilowatt Sendern unglaubliche Reichweiten. Man muss davon ausgehen, dass die damals, wirklich mehrere Millionen von Fans hatten, die Sender. Ob sie jetzt Radio London hießen, was übrigens damals der professionellste Sender war, oder eben Swinging Radio England, wie sie alle hießen. Es gab sogar für Schottland einen Sender, nämlich Radio Scotland. Und als diese Sender dann schließlich 1967 trockengelegt wurden, da war das eine unglaubliche Depression in der Jugend. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Plötzlich war das alles weg, woran sie sich gewöhnt hatten. Und die BBC hatte in der Beziehung noch nichts zu bieten. Man etablierte dann später Radio One. Und viel später noch gab es dann auch Privatradio in England, was aber nichts mehr mit dem zu tun hatte, was damals die Seesender praktisch angeboten haben mit ihrem Programm. Warum mussten die 1967 dann ihren Betrieb einstellen? Was geschah da? Von Anfang an war den Behörden das natürlich ein Dorn im Auge, dass da einfach jemand hingeht und auch nur ein Schweinegeld verdient. Denn bei diesen Sendern ging es nicht um Geld, es ging um unglaublich viel Geld. Der Betrieb eines Senders verschlang zwar im Schnitt so 100.000 Pfund im Monat, wohlgemerkt, aber die Einnahmen waren gigantisch, denn auch die ganze Werbeindustrie sprang da natürlich drauf auf. Und im Gegensatz zu heute war die Werbung damals Kult. Die Werbung wurde nicht in Blöcken zusammengefasst, sondern zwischen den Musiktiteln teilweise gespielt. Und da war dann natürlich auch Zigarettenwerbung dabei für Camel und Co. Und die Fans mochten auch diese Werbespots, die damals ja auch noch alle gesungen waren. Das mochte die britische Regierung nicht, weil Regierungen ja im Allgemeinen ungern auf ihre Privilegien verzichten und vor allem auf die Medienprivilegien. Jede Regierung möchte gerne die Lufthoheit über die Medien haben, seines private oder seines staatliche Medien. Zwar haben die Piraten keine politischen Programme gemacht, aber trotzdem passte es der Regierung nicht, dass sie keine Kontrolle darüber hatten. Und deswegen hat man von Anfang an versucht, diese Piraten trockenzulegen und kam dann auch mit Fake News, die hat man damals auch schon verwendet, und hat zum Beispiel behauptet, sie würden Störungen des Seefunks veranlassen und vor allen Dingen, sie würden keine Royalties bezahlen, also Gebühren wie bei uns hier für die GEMA, und würden quasi illegal die Musik spielen, was einfach erstunken und erlogen war. Aber man wartete nur auf eine Gelegenheit und hat dann den sogenannten Marine Offence Act auserkoren und verabschiedet. Und der besagte, ja, das Senden kann man nicht verbieten. Aber du kannst die Bevorratung dieser Sender unter Strafe stellen. Das heißt, jeder Brite mit britischem Pass, der diesen Sender in irgendeiner Art und Weise unterstützte, bevorratete oder auch dort arbeitete, DJs eben, der konnte ins Gefängnis wandern. Und natürlich war davon auch die Werbeindustrie betroffen. Und da die Sender ja ausschließlich von der Werbung gelebt haben, war das dann 1967 das Aus für alle Sender. Halt nein, bis auf einen. Radio Caroline, die haben weitergemacht. Wie haben die das dann finanziert? Ja, das war dann leider das große Problem. Das ging dann noch ein Jahr in etwa gut, aber man hat versucht, international irgendwie Werbung zu organisieren. Das hat aber dann hinterher die Kosten nicht mehr gedeckt. Und schließlich, da wurden die Schiffe, es waren ja zwei, von den Gläubigern, die Geld zu bekommen hatten von Caroline, auf See gekapert und an Land geschleppt. Und das war dann auch das Ende von Radio Caroline, aber nur vorläufig. We love the pirate station. wer von der britischen Regierung hat dies denn betrieben? Auf wessen Initiative ging das zurück? Der damalige Premierminister, das war Edward Heath. Und später noch sollte dann Radio Nordsee International, ein Sender, der dann auch in den 70er Jahren entstand, der sollte dann auch noch in den Wahlkampf eingreifen und hat Wahlwerbespots eben für die Konservativen gespielt. Und damals war es Harold Wilson, der dann dran war. Und tatsächlich haben die Konservativen dann den Wahlkampf für sich entscheiden können. Inwieweit dann Radio Nordsee darauf Einfluss hatte, das ist natürlich vollkommen unklar. Radio Nordsee International entstand dann, wo hat denn das Schiff eigentlich gelegen? Ja, wie gesagt, da war ja dann erstmal Ruhe vor der britischen Küste nach 1967 bzw. 68, nachdem Radio Caroline auch verstummt war. Es gab ja schon vor der niederländischen Küste viel länger. Das war auch irgendwie Anfang der 60er oder Ende der 50er Jahre. Ich habe das Datum im Moment nicht im Kopf, ist alles so lange her. Radio Veronica. Das war ein Sender, der von Radioleuten betrieben wurde, beziehungsweise Radiohändlern. Und gestartet hatte man auf einem Schiff namens Borkum Riff. Das war ein deutsches Feuerschiff. Später ist man umgezogen auf die Norderney, auch ein deutsches Feuerschiff, und hat von dort aus populäre Programme gesendet und war natürlich in Holland unglaublich beliebt, weil es gab damals dort auch noch nichts Vergleichbares. Die Programme waren nicht ganz so poppig wie die vor der britischen Küste, weil man wollte die ganze Bevölkerung versorgen. Das heißt, da liefen dann auch unglaublich viele holländische Schnulzen. Und insofern war das Programm etwas inhomogen. Aber es war unglaublich beliebt. Und das war, wie gesagt, ein Sender, der auch schon sehr lange existierte. Dann 1970 entstand Radio Nordsee International. Und das wurde dann betrieben von zwei Schweizern. Das waren Erwin Meister und Edwin Bollier. Die hatten eine Elektronikfirma in Zürich. Und die haben dann die Mebo 2 betrieben. Das heißt, es gab zwei Schiffe, die Mebo 1 und die Mebo 2. Die Mebo 1 erwies sich als zu klein für den Sendebetrieb. Die hat man dann später als Tender verwendet, um die Mebo 2 zu versorgen. Und die Mebo 2, die hat man wirklich aufgerüstet zu einem richtigen Popdampfer. Das ist für mich der professionellste Seesender, den es jemals gab. Also man hat das Schiff bunt mit dem Logo bemalt und hatte an Bord zwei 10 Kilowatt Kurzwellensender, einen 100 Kilowatt Mittelwellensender und auch noch einen UKW-Sender. Das heißt, man war in ganz Europa zu hören, in der Küstenregion sogar in UKW-Qualität. Und zunächst startete man mit englischen und deutschen Programmen, weil man eigentlich für Deutschland auch senden wollte. Aber da hat der damalige Postminister, Georg Leber hieß das, der hat dann sofort auch ein Antipiratengesetz durchgepeitscht, sodass also man davon abgesehen hat, für Deutschland zu senden und hat dann für Holland gesendet. Das gab dann bald Ärger, denn ich habe es schon erwähnt, es ging nicht um Geld, sondern um sehr viel Geld. Und die Betreiber von Radio Veronica waren natürlich nicht begeistert davon, dass da plötzlich ein Konkurrent auftauchte. Und so hat man den beiden Meister und Bollier 1 Million Gulden geboten, wenn sie den Sendebetrieb sofort einstellen würden. Die hatten damals ein bisschen Dire Straits, die waren etwas klamm und haben gesagt, okay, wir nehmen die Millionen und haben tatsächlich den Sender erstmal stillgelegt. Aber das hat ihnen überhaupt nicht gepasst. Das heißt, sie haben ihre Firma, ihre Elektronikfirma, erstmal so richtig gepusht und haben ein Jahr oder ich weiß nicht, wie lange das war, nee, nicht ein Jahr, ein paar Monate gearbeitet und hatten dann die Millionen wieder beisammen und haben den Veronika-Leuten einen Koffer voll Geld vor die Tür gestellt und einfach wieder angefangen zu senden. Und das gab dann richtigen Ärger. Denn eines Nachts, und dazu hat sich der damalige Direktor von Veronika, Bull Vervey, hinreißen lassen, eines Nachts kamen dann ein paar Leute, die auf einem Schlauchboot längsseits der Mebo 2 eine Bombe oder ein Molotow-Cocktail, ich weiß nicht, was es war, an Bord geworfen haben. Der zum Glück nicht neben den Dieseltanks landete, sondern neben den Wassertanks. Sonst wäre das Ding natürlich total abgefackelt. Und es hat aber trotzdem ganz schön gebrannt. Und die DJs an Bord, die sendeten dann auch Notrufe und SOS-Rufe aus. This is Radio Nordsee International, an SOS call. This is Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Radio Nordsee International from the Mebo 2 at exactly 52 degrees 11 minutes latitude, 4 degrees 16 minutes longitude. 4 miles from the coast of Scheveningen, Holland. 1 mile from the radio ship Norderney, Veronica. We want to abandon ship very soon. The bridge and the engine room are on fire. The fire is taking control of the ship. The fire was caused by a bomb thrown on board from a small motor ship. Report small motor launch with an outboard motor. A small motor launch with an outboard motor. We don't know who it belongs to. We don't know where it came from or where it's going to. But it certainly bombed us while it was here. Fire caused by a bombing in the engine room on Radio Nordsee International. This is the Mebo 2 on fire. This is the Mebo 2 on fire. SOS, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, SOS. This is an SOS call from Radio Nordsee International. Once again, we have trouble. Somebody's bombed us this time. 4 miles from the coast of Scheveningen. The radio ship Meebo 2 is on fire. We need help immediately. We need help immediately. Tatsächlich konnte die Küstenwache den Brand relativ schnell löschen und am nächsten Tag schon fing man wieder an zu senden. Man machte einfach weiter. Das hatte aber zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz, der Direktor Boulverveille, der musste für ein Jahr in den Knast. Die zweite, wesentlich weitreichendere Konsequenz war, dass die holländische Regierung endlich eine Handhabe hatte. Weil man hatte all die Jahre auch gerade bei Veronika gesagt, naja gut, die Hörer von Radio Veronika sind ja auch unsere Wähler, also lassen wir da mal die Finger davon. Jetzt konnten sie aber sagen, nee, also wenn die hier anfangen Bomben zu werfen, dann muss Schluss sein. Und man muss dazu sagen, es gab ja mittlerweile auch schon andere Sender wieder vor der Küste. Nicht nur Radio Nordsee und Radio Veronika. Nein, und da sind wir wieder, Radio Caroline war auch wieder aufgetaucht und hat auch wieder gesendet. Dann gab es noch einen belgischen Sender namens Radio Atlantis. Und so hat man dann die sogenannte Straßburger Konvention ratifiziert, die eben genau dasselbe besagte wie schon der Marine Offence Act damals in England. Das heißt, man durfte die Sender nicht mehr unterstützen. Und so war dann am 31. August 1974 auch das große Heulen. Dann mussten die ganzen Sender schließen. Radio Veronika wurde dann ins damalige öffentlich-rechtliche System integriert. Die bekam tatsächlich eine zeitweilige Lizenz. Heutzutage haben die eine eigene Frequenz und ein eigenständiges Unternehmen. Radio Nordsee, also Meister und Bollier, haben ihr Schiff an Gaddafi verkauft. Der brauchte nämlich gerade damals einen Sender für irgendwelche religiösen Programme. Das heißt, das Schiff wurde nach Libyen verlegt und sendete dort einige Jahre, bevor es dann von der libyschen Marine versenkt wurde. Und wer machte wieder weiter? Na? Radio Caroline. Richtig, die machten wieder weiter vom Bord der Mi Amigo und waren diesmal ein bisschen schlauer gewesen als beim ersten Mal, denn sie vermieteten ihr Schiff an einen belgischen Waffelbäcker namens Sylvain Duck. Der hatte die sogenannten Suzy Waffles. Und er machte natürlich für seine Suzy Waffles, machte der Werbung. Die Programme wurden in Playa de Aro in Spanien produziert, sämtlich auf Band. Das heißt, das Schiff wurde auch aus Spanien versorgt und Spanien war diesem Gesetz ja nicht beigetreten. Und man hatte sich noch einen Trick einfallen lassen, um Werbung zu platzieren, was ja eigentlich verboten war. Man hat einfach die DJs aus Zeitungen Anzeigen vorlesen lassen. Das heißt, der Werbekunde, der über Radio Mi Amigo werben wollte, hat in, was weiß ich, im Telegraph eine Anzeige gesetzt und die wurde dann von den DJs im Programm verlesen. Und die haben immer gesagt, das habe ich jetzt gerade im Telegraph gelesen. Das war dann natürlich kein Werbespot. Und so konnte sich Mi Amigo ganz gut finanzieren und somit konnte auch Radio Caroline, die dann nachts gesendet haben, seine Kosten decken. Das ging einige Jahre ganz gut. Dann allerdings war das Schiff so altersschwach. Wir erinnern uns, es war ja schon 1958 im Einsatz gewesen. Und mit der Wartung hatten die es damals nicht so bei Radio Caroline. Das war immer so ein bisschen das Problem, weil die auch immer ein bisschen unter Geldnot gelitten haben. Und so kam es dann dazu, dass das Schiff eines Tages irgendwann Mitte der 80er Jahre versunken ist. Nicht zum Glück mit Mann und Maus, die konnten alle gerettet werden, aber das Schiff ist halt auf Grund gelaufen. Die Antenne, die ragte noch einige Jahre später quasi als Mahnmal aus der Nordsee heraus. Diese Privatsender waren also zunächst mal eine Gegenwehr gegen staatliche Sender, gegen das staatliche Reglement und dann eröffneten sie den Weg zu privaten Radios und eigentlich zu mehr Rundfunkfreiheit. Das ist richtig. Wie wir schon anfangs mal festgestellt haben, der Staat, wenn er Privilegien hat, die gibt er ungern her. Es sei denn, er wird von außen dermaßen getriggert, dass auch ein Unmut in der Bevölkerung entsteht und die sagen, Leute, was soll das? Ich will hier meinen Privatsender haben. Ich will nicht mehr diese staatliche Bevormundung. Ich will einen Sender haben mit viel Musik, mit Werbung, auch mal mit Informationen, die nicht unbedingt vom staatlichen Rundfunk verbreitet werden. Und dann sieht man sich eben doch mal gezwungen, Konzessionen zu machen. Und so kam es im Laufe der Jahre eigentlich überall, und zwar zuerst dort, wo es vorher Piratensender gegeben hatte, dazu, dass private Lizenzen vergeben wurden. In Deutschland hat das ja alles ein bisschen länger gedauert. Bis in die 80er Jahre hat man dort am öffentlich-rechtlichen System festgehalten. Aber irgendwann, es ging ja tatsächlich los, dass man gesagt hat, naja gut, die ganzen europäischen Länder haben jetzt mittlerweile auch private Sender installiert. Damals hat auch die CDU sehr stark dafür plädiert, in der Hoffnung, dass sie dann natürlich auch entsprechenden Einfluss haben würden. Und so ist es ja auch in Deutschland. Es gibt zwar privaten Rundfunk, richtig, aber der steht unter der Kontrolle von Landesmedienbehörden und die sind wiederum von Politikern durchsetzt. Das heißt, man hat immer noch den Daumen drauf. Das ist immer ganz wichtig. So richtig freien Rundfunk will man dann eben doch nicht haben. Aber der könnte ja jetzt durch das Internet ersetzt werden, wenn dann jetzt nicht die EU wieder auf den Plan treten würde und in Anspruch nehmen würde, wir regulieren das. Nun muss man sagen, Radio hat ja heutzutage nicht mehr die Bedeutung wie früher. früher in den 60er Jahren, wenn man sich da die britische Szene noch mal vor Augen hält, da gab es ja nichts anderes, um Popmusik zu hören. Mittlerweile haben wir das Internet und da gibt es sehr viele Internet-Streams, wobei ich das jetzt nicht unbedingt Radio nennen würde, weil Radio ist etwas, was du ohne größeren Aufwand in 0,nix überall empfangen kannst. Bei Internet muss man ja schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Aber das Internet hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sich die ganze Szene noch viel weiter fragmentiert. Ja, heute kann man ja im Prinzip jede Art von Musik, die man hören will, kann man im Internet bekommen. Teilweise kostenfrei, teilweise für einen geringen Kostenbeitrag. Es gibt alle möglichen politischen Meinungen. Und es gibt natürlich YouTube, all diese Plattformen, die sozialen Plattformen, sodass man auch da, wie du gerade erwähnt hast, Bestrebungen in Gang gesetzt hat, das Ganze zu reglementieren und teilweise auch zu verbieten. Allerdings bin ich da doch sehr skeptisch, ob denen das gelingen wird. Weil man könnte eigentlich nur nach chinesischem Modell das Internet komplett abschalten. Aber dann sind wir wirklich in einer Diktatur angekommen. Dann hat das mit Meinungsfreiheit natürlich nichts mehr zu tun. Beschränkungen hingegen sind meines Erachtens viel schwieriger. Zumal, man muss es ja einfach sagen, in den Regierungen sitzen überwiegend Leute, die von der ganzen digitalen Technik, von Internet und all diesen Geschichten relativ wenig Ahnung haben. Oder eigentlich gar keine Ahnung. Sonst würden sie teilweise gar nicht solche Pläne schmieden, weil sie von vornherein eigentlich wissen müssten, das funktioniert so nicht. Das ist auch die Geschichte, wo wir wieder auf die Seesender zurückkommen. Hätten die damals nicht gesendet, gut, hätte sich die Popmusik natürlich trotzdem irgendwann durchgesetzt, aber es wäre wesentlich länger gegangen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass da eine unglaubliche Wirtschaftskraft dahinter steht, die man damals behindert hat. Das heißt, diese Leute, die die Seesender betrieben haben, die stehen dafür für freiheitliche Bestrebungen. Das kann man durchaus so sagen. Die wollen sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und insofern muss man sagen, dass die Piratensender, nennen wir sie einmal so, tatsächlich verdienstvoll waren. Dankeschön. Ja, gerne. across our lives like a weeded spread till nothing else has space to grow. The devil's radio can creep up in the dark, make us hide behind shades. Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig. Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet. Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen! Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Ja, die berühmt-berüchtigten Piratensender der 60er, 70er und auch 80er Jahre stellten damals die Rundfunkszene gehörig auf den Kopf. Sie sendeten überwiegend auf Mittel- und Kurzwelle und konnten dadurch Millionen von Hörern in ganz Europa erreichen. Die Vorzüge dieser Wellenbereiche schätzen auch heute noch die Funkamateure. Sie umspannen mit kleinsten Leistungen die ganze Welt. Und dass das auch gut klappt, dafür gibt es nun, wie immer, am Ende unseres Programms die aktuelle Funkwettervorhersage. Mikrofonfrei für unseren Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Einen neuen Rekord für den solaren Flux kann ich keinen vermelden. Zweimal ging es in den letzten Tagen immerhin bis 227 solare Fluxeinheiten. Aber die Sonnenflecken-Relativzahl hat einen. Die erreichte am Sonntag und Montag 283. Da mag man sich jetzt fragen, wie das zu den Vorhersagen passt, die ja das Maximum dieses Zyklus bei einer Sonnenflecken-Relativzahl zwischen 140 und 150 sehen. Das liegt daran, dass diese Relativzahl sehr große Ausschläge zeigt. So war zum Beispiel der letzte Tiefstand am 2. April bei einem Wert von lediglich 35. Das ist die tägliche Sonnenflecken-Relativzahl. Um diese Sprunghaftigkeit zu zähmen, muss man nun eine ziemlich heftige Mittelwertbildung betreiben und die läuft über sage und schreibe 13 Monate. So erhält man die geglättete monatliche Sonnenfleckenrelativzahl, die der bekannten Kurve eines solaren Zyklus zugrunde liegt. Die große Bandbreite des täglichen Werts kommt durch die Regel, die für die Ermittlung der Sonnenfleckenrelativzahl angewendet wird. Sie ist die Summe aus der Anzahl der Einzelflecken und der mit 10 multiplizierten Anzahl der Fleckengruppen. So hat das Rudolf Wolf 1849 eingeführt, als der Schweizer Astronom die Zürcher Universitätssternwarte leitete, die er auch selbst aufgebaut hatte und die damals führend in der Sonnenbeobachtung war. Und im Moment zeigt unser Zentralgestirn sehr viele Einzelflecken und eben auch Fleckengruppen. Am letzten Mittwoch waren es beispielsweise 132 Einzelflecken in 15 Gruppen. 132 plus 10 mal 15 ergibt 282. Der solare Flux ist weniger sprunghaft, darum halten wir uns hier gerne an den, aber er ist derzeit auch schön hoch. Dass trotzdem das 10-Meter-Band nicht jeden Tag stundenlang öffnet, liegt zum einen an der Tagesdämpfung, also dem Aufladen der dämpfenden D-Region durch die längere Sonneneinstrahlung und an dem ein oder anderen Magnetsturm. Das letzte Wochenende sah einen der heftigeren Art mit einem K-Index von 6, örtlich sogar 7. Unter der Woche war die Magnetik dann weitgehend ruhig, zum Ende der Woche hin sogar sehr ruhig. Und das trotz bis zu 8 M-Flares pro Tag und vielen koronalen Masseauswürfen, die die Erde aber meist verfehlten. Jetzt geht es aber wieder abwärts mit Flux und Relativzahl, weil viele aktive Regionen um den westlichen Sonnenrand wandern und die von ihnen erzeugte Strahlung damit die irdische Ionosphäre nicht mehr erreicht. Ende der Woche dürfte der solare Flux wieder unter 150 liegen. Die Ionosphäre reagiert darauf meist träge. Die Ausbreitungsbedingungen werden sich also nicht massiv ändern. 15 Meter ist das höchste Band, das sicher öffnet. Mit 12 und 10 Meter dürfen wir zwar auch rechnen, aber eben nicht durchgehend und bei magnetischer Unruhe ist 10 Meter dann schnell weg vom Fenster. Das 20 Meter Band wird jetzt ein Rund-um-die-Uhr-Band. Auch hier unter der Einschränkung, dass uns das Erdmagnetfeld nicht kräftig in die Suppe spuckt. Sporadik E lässt sich noch sehr bitten. Bislang gab es auf 6 Meter noch keine größere Öffnung. Aber das kommt noch. Und jetzt steht der Mai vor der Tür. Da schlagen ja bekanntlich die Bäume aus und hoffentlich dann auch wieder die S-Meter. Die Chancen stehen sehr gut, natürlich auch aufs Good DX. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.